Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind an einer Straßenbahnhaltestelle und hören, wie sich eine ältere Frau mit einem jungen Mann über ihr Leben als Rentnerin unterhält. Grüß Gott, Frau Pichler. Wie schön, dass ich Sie treffe. Wie geht's? Ja, grüß Gott, Simon. Danke, gut. Und wie geht's in der Buchhandlung? Na, Sie wissen ja, wie das vor den Sommerferien ist. Alle wollen Bücher kaufen für die Ferien. Aber Sie fehlen uns. Ohne Sie macht das Arbeiten im Geschäft nur noch halb so viel Spaß. Das ist nett, dass du das sagst. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt in Pension bin. Das freut mich. Sie sehen auch sehr gut aus, richtig erholt und fit. Aber ich kann mich erinnern, dass Sie das mit der Pension letztes Jahr gar nicht so positiv gesehen haben. Sie hatten ein bisschen Angst davor. Ja, am Anfang war es ganz schön schwer. Mir hat die Arbeit gefehlt, ihr, die Kunden. Mir war schrecklich langweilig. Ich hatte zu nichts Lust und habe nur vor dem Fernseher gesessen. Und dann? Ja, dann hat mich mal eine Freundin dazu überredet, mit ihr zu einem Treffen von ihrem Nordic Walking Verein mitzukommen. Was? Wandern für Pensionisten? Sag, musst du mich denn immer ärgern? Das Treffen war sehr nett. Die laufen erst eine Stunde oder so. Und danach gehen alle ins Vereinshaus zum Kaffee trinken. Und jeder kann Freunde mitbringen, auch wenn sie nicht im Verein sind. Und ich mache jetzt auch Nordic Walking, den Anfängerkurs. Ich wusste gar nicht, dass Sie so sportlich sind. Ja, es ist nicht nur, um fit zu bleiben. Man hat dort sehr nette Gesellschaft. Na, das ist ja toll. Frau Pichler, ich wollte sowieso diese Tage anrufen und Sie was fragen. Ja, dann frag doch. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt ab Herbst was Neues machen wollen im Geschäft. Einmal im Monat, vielleicht auch öfter. Also wir wollen einen Büchernachmittag machen, für Kinder, wo über Bücher erzählt wird, wo jemand den Kindern aus Büchern vorliest, wo die Kinder auch über die Bücher erzählen, die sie lesen. Tolle Idee. Könnte von mir sein. Ja, genau. Und deshalb wollen wir, dass Sie mitmachen. In der Kinderbuchabteilung haben Sie doch immer am liebsten gearbeitet. Und die Kinder fragen auch nach Ihnen. Wirklich? Aber ob ich das kann? So als Vorlese-Oma? Ich weiß nicht. Aber natürlich. Da ist meine Straßenbahn. Ruf mich morgen Nachmittag an, dann sprechen wir nochmal drüber. Ja? Servus, Simon. Auf Wiederschauen, Frau Pichler. Bis morgen.